ARD-Radio Wissen. Grünstreifen. In Deutschland geht die Angst um, ja, und zwar vor der Killer-Zucchini. So hat das wirklich eine Zeitung geschrieben. Passiert ist Folgendes, und das ist wenig lustig. Ein Rentner bekommt eine Zucchini-Pflanze geschenkt von einem Hobbygärtner. Mit seiner Frau kocht dieser Rentner dann aus der Zucchini. Ein leckeres Essen ist das. Und vergiftet sich durch den Verzehr dieses Gemüses tödlich. Wie konnte das passieren? Das klären wir jetzt mal mit meiner Kollegin Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten. Veronika, was ist da schiefgegangen bei dieser Zucchini? Ja, also diese Zucchini, die der Rentner gegessen hat, die war tatsächlich giftig. Die enthielt Cucurbitazin. Das kommt nicht nur in Zucchini vor, sondern bei all ihren Verwandten, den Kürbisgewächsen, also zum Beispiel Gurken, Kürbissen, Melonen. Und das ist ein Stoff, der schmeckt sehr, sehr bitter und mit dem schützt die Pflanze sich eigentlich vor Fressfeinden. Und wir sind auch ein Fressfeind, deshalb hat die Pflanze das. Ja, genau. Also deshalb haben wir Menschen aber eben diese Fähigkeit, dieser Pflanzen, dieses Cucurbitazin zu bilden, aus unseren Gemüsesorten rausgezüchtet. Okay, jetzt ist aber in dieser Zucchini dieser Stoff drin. Wie ist der dann in dem speziellen Fall da reingekommen? Ja, vermutlich, also man weiß nicht ganz genau. Das Hauptproblem in diesem Fall ist aber, dass der Gärtner diese Zucchini aus Samen gezogen hat, die er selber gezüchtet hat. Also der hat wahrscheinlich letztes Jahr eine Zucchini genommen, hat da die Samen rausgekratzt und die dann in diesem Jahr eben wieder ausgesät. Und mit diesem Samen, den er damals da geschenkt bekommen hat, jetzt wieder ausgesät hat, da war was nicht in Ordnung, der war aus einer schlechten Züchtung, oder? Ja, also eine Möglichkeit ist, dass die Zucchini-Pflanze vom letzten Jahr mit dem Pollen von einem Zierkürbis befruchtet wird. Die beiden Pflanzen, die sind ja eng miteinander verwandt, die können also Nachkommen zeugen. Und weil Zierkürbisse nicht gegessen werden, sondern nur zur Deko da sind, wurde bei denen dieses Cucurbitazin nicht rausgezüchtet. Und das heißt dann, wenn dieser Zierkürbis jetzt da mit ins Spiel kommt, dann könnte der seine Eigenschaft, dieses Gift weiterhin zu bilden, vererbt haben. Genau. Und als dann eben in diesem Jahr aus diesen Samen von dieser Kreuzung eine Zucchini-Pflanze wuchs, da hat die dann eben ihren Früchten diesen Bitterstoff mitgegeben. Okay, eine These ist, der Zierkürbis ist ins Spiel gekommen, ist schuld. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, es könnte sein, dass unser Hobbygärtner dadurch, dass er immer wieder eigene Samen genommen hat, also immer wieder aus den eigenen Zucchini die Samen genommen hat, diese giftbildende Eigenschaft der Zucchini wieder zum Vorschein gebracht hat, obwohl sie vorher weggezüchtet war. Wie geht das, dass sozusagen weggezüchtetes Gift dann wieder auftaucht? Also wenn du heute Zucchini-Samen kaufst, so im Baumarkt, dann steht auf der Tüte üblicherweise drauf F1-Hybrid. Diese 1 steht für erste Generation. Also so ein F1-Hybrid entsteht, wenn zwei reinrassige Zucchini-Sorten gekreuzt werden. Und der Vorteil daran ist, dass diese F1-Hybride sozusagen die besten Eigenschaften ihrer Eltern miteinander kombinieren. Wenn man also zum Beispiel eine reine Zucchini-Sorte mit kleinen, aber leckeren Früchten mit einer reinen Sorte kreuzt, die große, aber bittere Früchte hat, dann ist die Chance sehr hoch, dass die Nachkommen große und leckere Früchte haben. Und was ist ganz konkret dieses Problem mit diesen Kreuzungen? Ja, die Probleme fangen dann an, wenn man diese F1-Pflanzen, also diese erste Generation, wieder untereinander kreuzt. Denn in ihrem Erbgut verstecken sich ja auch die negativen Eigenschaften ihrer Eltern. Und dann kann es eben beim Kreuzen passieren, dass eine Pflanze sowohl von der Papa-Seite als auch von der Mama-Seite diese Bitterkeit mitbekommt. Und dann ist das Gift plötzlich wieder da. Gucken wir mal auf den Alltag. Wie schütze ich mich vor möglicherweise giftigen Zucchinis? Also wenn du deine Zucchini oder die Zucchini-Samen oder die Pflanzen im Laden kaufst, dann hast du kein Problem. Das Problem besteht eigentlich nur, wenn du die Samen selber ziehst als Nicht-Profi. Und dann hilft nur eins, vor dem Kochen jede Zucchini probieren und wenn sie bitter schmeckt, so leid es mir tut, ab in den Müll damit. Dankeschön, Veronika von Borries. Wie man sich vor dem Gift in den Zucchinis schützt und wie das Gift da überhaupt reinkommt, hat sie uns im Wissensgespräch erzählt. ARD Radio Wissen. Grünstreifen.